IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Liebe Freunde der indisch-klassischen Musik, am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Meyer mit einer neuen Sendung zur indischen Musikkultur. IMC India Meets Classic präsentiert Ihnen heute Raga, Gussel und Goethe. Wie in all unseren Sendungen hören Sie Beispiele original indisch-klassischer Musik. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot im weiteren Verlauf der Sendung. Keine geringere als die herausragende Sängerin Begum Akhtar, die mit ihrem einzigartigen Gesangsstil als die Königin der Gussels gilt, wird uns einstimmen mit Aye Mohabbat Tere Anjampe in der Raga Skala Bhairavi, ein Morgenraga. Dem Persischen und in der Sprache der Paschtunen und in Hindi und Urdu, das in Pakistan gesprochen wird, haben sich Gussels in vielen weiteren Sprachen als Ausdrucks- und Versform der Poesie etablieren können. Weit über Indien, Pakistan und Afghanistan hinaus, bis in den angloamerikanischen, hebräischen und deutschen Sprachraum hinein, erfuhren und erfahren sie ein großes Interesse. In Sprachen wie dem Türkischen und Spanischen durch Federico García Lorca experimentiert man mit der Gusselform. Der traditionelle Gussel hat in einem melancholischen Ausdruck die Liebe, das Leben und metaphysische Fragen zum literarischen Gegenstand. Seine Wurzeln reichen bis in die arabische Welt des 6. und 7. Jahrhunderts zurück. Der Meister aller Meister war Hafiz oder Hafez mit vollständigem Namen Khwaja Shamsuddin Muhammad Hafez Sirasi. Wahrscheinlich wurde Hafiz 1315 in Shiraz geboren. Dort starb er 1390. Sein Sammelwerk, Divan des Hafiz, findet sich in fast jedem iranischen Haushalt. Es wurde von William Jones im Jahre 1771 vollständig ins Englische übersetzt. Hafiz hatte einen prägenden Einfluss auf diverse Schriftsteller des Westens, unter ihnen Ralph Waldo Emerson und Goethe, dazu ausführlicher etwas später. Hafiz und auch Rumi, ein weiterer persischer Dichter, verhalfen im 13., 14. Jahrhundert den Ghusls zu ihrer Popularität. Die deutsche Übersetzung von Annemarie Schimmel aus dem Divan des Hafiz vermittelt uns annähernd den Charakter eines Ghusls. Die Welt. Was ist die Welt? Sie ist die Bildwand meines Denkens. Das, was mein Auge schaut, wird Welt und ihre Weise. Die Horizonte, die mein Auge rings umfasst, von meinem Zirkelschlag gezogen, sind es Kreise. Nicht Sein und Sein ist nur mein Sehen und Nichtsehen. Was Zeit, was Raum, sie sind in meines Denkens Gleise. Wo ist dein Zeichen? Du, durch den ist mein Bestehen. Die Welten sind mein Werk. Wo kann dein Reich ich sehen? Die weiteren Übersetzungen in unserer Sendung können nur annähernd die poetische Kraft der Originaltexte in Urdu, Parsi oder Hindi wiedergeben. Selbst ausgewiesene Experten schränken die Übersetzungsfähigkeit der Ghusls ein. Existiert oft genug keine adäquate Ausdrucksform, mit der die Versform und der emotionale Gehalt eines Ghusls erhalten bliebe. Ghalib, hinter diesem Künstlernamen verbirgt sich der Poet Mirza Asadullah Khan Ghalib. Mit britisch-indischer Nationalität wurde dieser Dichter am 27. Dezember 1797 in Agra geboren. In Delhi verstarb er am 15. Februar 1896. Ghalib gehörte unter der britischen Kolonialherrschaft der Ära der Mughal-Schriftsteller an. Sie endete mit der Niederschlagung des indischen Aufstandes im Jahr 1857. Unter dem Schriftstellernamen Ghalib oder Asad war und ist er bis heute weltweit der beliebteste und einflussreichste Dichter in der Urdu-Sprache, der Landessprache Pakistans. Dabei schrieb Ghalib die meisten seiner Ghusls im jungen Alter von nur 19 Jahren. Ghalib erfuhr nicht zu Lebzeiten den Ruhm, der ihn posthum als Ghusl-Dichter ereilte. Seine Person und Dichtungen waren die Grundlage für viele Kinofilme. Die Mehrzahl der Ghusls steht in einem spirituellen Kontext. Der Geliebte verkörpert in den Verstexten das Göttliche oder den spirituellen Führer des Dichters. Die göttliche Liebe des Sufismus kann als ein Modell für alle Formen der Liebe verstanden werden, die in den Ghusls beschrieben wird. Ghusls sind also Gedichte über die Liebe, die zum wahren Selbst führt, und nicht wie im Westen Liebesgedichte. Mit Ghalib stellt sich der Bezug zum Sufismus her, ohne dem die Ghusl-Dichtkunst nicht vollständig begreifbar wäre. Die großen Dichter aus der nachislamischen Zeit waren entweder Bekenner des Sufismus, wie Rumi und Hafiz, oder sympathisierten liberal mit der sufistischen Idee. Dazu zählte Ghalib, den man angesichts seines Zuspruches zum Wein und entsprechend seines Rufes als Liebhaber der Frauen eher als einen Liebemann verstehen darf. Ghalib kennzeichnete ein kritisches Verhältnis zum orthodoxen Islam. Den Klerikern, den muslimischen Maulavis, bescheinigte er Arroganz, Engstirnigkeit, Scheinheiligkeit und Ignoranz. Den Hindus und Muslimen war er gleichermaßen aufgeschlossen. Zu seiner Zeit, Mitte des 19. Jahrhunderts, keine Selbstverständlichkeit. Aus dem Film Mirza Ghalib, der 1954 in die indischen Kinos kam, hören wir Dilye Nadan Tujhe Hua Kyaein mit dem Sänger und Schauspieler Talat Mahmood. Der in Lucknow in Indien geborene Mahmood war für seine Ghusls und seidene Stimme berühmt. तुझे हुआ क्या है आखिर इस दर्द की दवा क्या है मैं भी मुंबई Persönlichkeiten und mit der politischen Entwicklung Indiens, seiner Gründung als Demokratische Republik 1947 und der Abspaltung Pakistans aus dem mehrheitlich muslimischen Teil Britisch-Indiens. 1956 wurde die Islamische Republik Pakistan ausgerufen. In diesem Prozess der Selbstfindung einer muslimischen Identität spielt der Nationaldichter Pakistans Sir Muhammad Iqbal eine bedeutende Rolle. Muhammad Iqbal, häufig Allama Iqbal, der Wissende, genannt, war indischer Abstammung. Er wurde 1877 in Sialkot geboren, das heute in Pakistan liegt. Allama Iqbal studierte in Lahore Philosophie. Für weitere Studien kam er 1905 bis 1907 nach Europa und war in München und Heidelberg für das Studium der Rechtswissenschaften und Philosophie. Iqbal promovierte an der Universität München in Philosophie. Mit seinem Bildungshintergrund nahm Allama Iqbal politischen Einfluss, zum Beispiel in seiner Funktion als Präsident der All India Muslim League Konferenz im Jahre 1930. Iqbal war ein Verfechter eines staatlich eigenständigen muslimischen Pakistans. Allama Iqbal gilt mit dieser Zwei-Nationen-Theorie und seinem Konzept Kudi, der Selbstachtung einer islamischen Kultur und eigenständigen Zivilisation, als der geistige Vater Pakistans. Allama Iqbal gilt mit dieser Zwei-Nationen-Theorie und seinem Konzept Kudi, der Selbstachtung einer islamischen Kultur und eigenständigen Zivilisation, als der geistige Vater Pakistans. Er erlebte die Gründung Pakistans nicht mehr, verstarb Iqbal im Jahre 1938 in Lahore. Die meisten seiner Werke verfasste Iqbal in persischer Sprache, weniger in Urdu, der Landessprache Pakistans. Allama Iqbal stand ganz in der Tradition des Universalgelehrten Goethe, für den Iqbal selbst eine tiefe Verehrung und Bewunderung hegte. Goethes westöstlichen Divan beantwortete Iqbal mit Payam im Masrik, die Botschaft des Ostens. In Heidelberg ist mit dem Iqbal-Ufer ein Teil des Südufers des Neckars und eine Straße nach diesem berühmten Philosophen und Dichter benannt worden. Die Geschichte des Gussel ist eng verknüpft mit Einzelschicksalen und herausragenden Persönlichkeiten. Dagegen gelangte der Urdu-Dichter Faiz Ahmed Faiz bereits zu seinen Lebzeiten zu Ruhm und Ehre. Am 13. Februar 1911 im Britisch-Indien geboren, wandte sich Faiz in den 30er Jahren der Schriftstellerbewegung in Punjab, der Grenzregion zwischen Indien und dem östlichen Pakistan, zu. Als überzeugter Kommunist, Mitglied des Weltfriedenrats, mit 4 Jahren Gefängnisaufenthalt und 1979 in Beirut im Exil, lebte Faiz ab 1982 bis zu seinem Tode 1984 in Lahore, Pakistan. Die literarischen Fähigkeiten erlernte Faiz früh von seinem Vater Sultan Fatima. Nach frühen Studien in einer muslimischen Gemeinde und einer akademischen Ausbildung mit Abschlüssen für englische und arabische Literatur arbeitete Faiz als Journalist und Herausgeber von Pakistan Times, der Nachrichtenzeitung im Ross und des Monatsmagazins Adabit Latif. Diese Tätigkeit setzte er später im Exil als Herausgeber des Magazins Lotus in Moskau, London und Beirut fort. Faiz war ein Anhänger des Sufismus. Der Ausdruck der Liebe in den Gussels waren für Faiz auch ein Ausdruck von Humanität, Makellosigkeit und ewiger Wahrheit. Seine Gussels hatten aber auch revolutionäres Gedankengut mit Bezug zu den aktuellen sozialen und politischen Themen. Die herausragende Sängerin Iqbal Bano aus Pakistan, deren Stimme sich für den Tumri, Datra und Gusselgesang besonders eignete, war auf Faiz Gussels spezialisiert. Sie präsentiert uns nun in Urdu Hum Dai Kain Gai. Iqbal Bano verstarb im Alter von 82 Jahren am 21. April 2009 mit einem Auszug aus der Übersetzung ins Englische von Manisa Naqvi aus Washington DC lauten die ersten 3 Reimpaare: We shall see, certainly we. Two, we'll see, that day that has been promised us, when these high mountains of tyranny and oppression turn to fluff and evaporate, and we oppressed beneath our feet will have this earth shiver, shake and beat, and heads of rulers will be struck with crackling, lightning and thunder's roar. सब ताज उछाले